An den Bronzestatuen der großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansudae legte die Gratulationsdelegation des Generalverbandes der China-Koreaner zu Ehren des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas unter Leitung des stellvertretenden Vorsitzenden des Generalverbandes Cha Sang-bo am 1. Mai Blumensträuße nieder und verneigte sich davor. Sie ist an demselben Tag mit dem Zug in Pyongyang eingetroffen.